Und der Ruhm des Hauses erscholl weit und breit. In ganz Kona nannte man es Kahale Nui, das große Haus. Zuweilen auch das blanke Haus, denn Keawi hielt sich einen Chinesen, der den ganzen Tag Staub wischte und putzte. Und das Glas und die Vergoldungen und die schönen Stoffe und die Gemälde leuchteten so hell wie der Morgen. Keawi selber aber konnte nicht in seine Zimmer gehen, ohne zu singen. So weit war ihm das Herz. Und wenn auf der See Schiffe vorbeisegelten, ließ er seine Flagge vom Mast wehen. So ging die Zeit dahin, bis eines Tages Keawi auf einen Besuch nach Kailua kam, um nach seinen Freunden zu sehen. Dort wurde er wohl bewirtet. Am nächsten Morgen aber verabschiedete er sich, sobald er konnte, und ritt schnell wieder heim, denn er war ungeduldig, sein schönes Haus zu sehen, und außerdem war die nächste Nacht gerade die Nacht, in der bei Kona die Toten der alten Tage umgehen, und da er bereits mit dem Teufel zu tun gehabt hatte, lag ihm umso weniger etwas daran, es mit den Toten zu tun zu kriegen. Ein bisschen über Honaunau hinaus sah er in die Ferne und bemerkte ein Weib, das am Strande badete. Und sie schien ein wohlgewachsenes Mädchen zu sein, aber er dachte nicht weiter daran. Dann sah er ihr weißes Hemd flattern, als sie es anzog, und dann ihr rotes Holoku. Und als er bei ihr angekommen war, da war sie mit dem Anziehen fertig geworden und war von der See heraufgekommen und stand neben der Straße in ihrem roten Holoku. Sie war ganz frisch von dem Bade, und ihre Augen glänzten und waren freundlich. Kaum sah nun Keawi sie, so zog er die Zügel an und sagte zu ihr, »Ich dachte, ich kenne jeder Mann in dieser Gegend. Wie kommt es denn, dass ich dich nicht kenne?« »Ich bin Kokua, Kians Tochter«, sagte das Mädchen, »und bin gerade von Oahu zurückgekehrt. Wer bist du?« »Wer ich bin, das werde ich dir in einer kleinen Weile sagen«, sagte Keawi und stieg von seinem Pferd herunter. »Aber nicht jetzt, denn ich habe einen Gedanken in meinem Sinn, und wenn du wüsstest, wer ich bin, so könntest du schon von mir gehört haben und würdest mir keine wahre Antwort geben. Aber sage mir vor allen Dingen eins, bist du verheiratet?« Da lachte Kokua laut und sagte, »Du fragst aber auch, bist du selber verheiratet?« »Wahrhaftig, Kokua, ich bin nicht verheiratet«, antwortete Keawi, »und dachte bis zu dieser Stunde niemals daran, mich zu verheiraten. Aber hier ist die reine Wahrheit. Ich habe dich hier am Wegrand getroffen, und ich sah deine Augen, die wie die Sterne sind, und mein Herz flog dir zu, so schnell wie ein Vogel.